Vierecken 2011er, 60. Ausgabe, wenn das mal nichts ist. 4.11.2013, jetzt kommt das Allerbeste. Wir haben es schon, 14:15. Wie das zustande kommt, werdet ihr leider nie erfahren. Aber es ist tatsächlich so. Ich begrüße euch, liebe Hörerschaft. Und natürlich begrüße ich auch den Pocho. Moinsen. Ja, moin, moin. Oder, hallo. Oder Maltit, ne? Maltit? Kann man auch sagen, ja. Maltit. So, ja, wir haben ja letzte Woche ausfallen lassen, weil einfach die Bundesliga zu spannend war. Und wir konnten es einfach nicht aushalten, darüber zu reden. Deswegen jetzt wieder eine 4-12-Ausgabe. Die 60. Ausgabe, wer hätte das gedacht? Und in 61 war ich dabei. Ja. Das zeigt doch ein gewisses Alter von dir, ne? Ja. Ja, das stimmt. Das ist wahr. In der ersten Ausgabe habt ihr doch die Tafeln vom Berg Sinai geholt, oder? das ist richtig, ja. Das ist wahr, ja. Es war eine schöne, es ging auch nur mit Tobi, weil er mich und Ricky in Schutz genommen hat vor wilden Raubtieren und so damals. Ja. Und ja, das ging alles ganz glatt, muss man dann im Endeffekt. Tobi war auch der Einzige, der die Stimme Gottes ertragen konnte. Mhm. Ne? Und vor allen Dingen Gott auf die Fresse hauen konnte. Ja. Oh, jetzt seit langem habe ich mal wieder hier Hoeneß äußert sich zur Steueraffäre. Mal wieder Sky am Laufen, neben des Podcasts. Ob sich das als gute Idee herausstellt, werden wir dann merken, wie abgelenkt ich sein werde. Aber muss ich auch schon mal wieder ein Bäuerchen machen. Ich muss mich aber noch bedanken natürlich für die vielen, vielen Likes, die dazu gekommen sind. 140 an der Zahl im Moment bei Facebook. Und es können natürlich noch viele, viele dazukommen. Habe ich mir so gedacht. Aber danke schon mal an die 140 auf jeden Fall. Es ist natürlich noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Nein, die Fahnenstange wurde nochmal erweitert. Wir haben noch ein paar Meter dran getüdelt. Also ihr könnt noch liken, das ist definitiv noch der Fall. Und als Ziel für das Jahr 2013 1000 Likes, würde ich sagen. Würde ich jetzt sagen. Also das sage ich jetzt mal. Das ist realistisch, das würde ich jetzt mal sagen. Aber wenn ihr schon bei Facebook seid und schon am Liken seid, weil das ist natürlich... Applaus ist natürlich das Brot des Künstlers, hat mal ein sympathischer Diktator gesagt. Dann ist es die einzige Möglichkeit, geht auf facebook.com/vierken12 und einfach mal ein Like geben. Dieser Podcast ist komplett for free. Und wenn ihr uns ein Lächeln auf die Lippen, auf die Kauleiste zaubern wollt, dann geht einfach auf Facebook und gebt uns ein Däumchen nach oben. Ihr seid doch alle bei Facebook, gebt's doch zu. Und wenn außer der Pocho. Außer Pocho, der ist nicht bei Facebook. Der hat sich diesem System verweigert. Auch zu Recht, wie ich finde. Ja, man muss es halt durchziehen. Ne? Man muss für seine Prioritäten auch irgendwie einstehen. Das ist wahr. Und das, finde ich, macht dich das macht dich auch sehr markant als Menschen. Ja? Markant, ja. Mhm. Und wenn ihr schon mal bei Facebook seid, dann könnt ihr euch doch auch die schönen Beiträge dort mal durchlesen, die wir dort in reichlicher Zahl gerne auch mitdiskutieren, ne? Da freuen wir uns auch mal sehr drüber. Also. Gerne auch mitdiskutieren. Ich habe ja gepostet, dass ich jetzt auch FIFA 14 habe, aber leider an diesem Wochenende bin ich nicht dazu gekommen. Ich habe ein bisschen so für mich selbst dahergezockt, aber mit euch konnte ich leider noch nicht zocken. Ich habe alle Freundschaftsanfragen angenommen und auch ausgestellt, die ich bekommen habe. Also wir sind jetzt vernetzt, kann man sagen. Ich würde sagen, schon heute oder morgen, wie auch immer, können wir dann das gerne mal die erste Runde zocken. Ich habe auch schon Party-Einladung bekommen am Sonntag. Sorry dafür nochmal. Ich hatte nicht ganz so viel Zeit, wollte eigentlich nur noch meine Partie zu Ende zocken. Soll nicht bedeuten, dass ich keinen Bock hatte, mit euch zu zocken, sondern es war einfach zeitlich nicht drin, mal eine Runde oder zwei oder drei, wie es dann wahrscheinlich ausgehen wird, zu zocken. Also nicht traurig sein, wir zocken schon noch eine Runde. Und ich, an der aktuellen Verfassung würde ich sagen, ihr zieht mich deutlich ab, muss ich sagen. Aber stapelt da wieder tief. Weißt du. Das ist auch immer gut, wenn man so ein bisschen tief stapelt. Dann kommt man gut von hinten, ne? Also dann kann man da den einen oder anderen Konter einleiten und dann sind sie alle verdutzt, ja? Ach so, dann gucken sie so. Alle doof. Der hat doch gesagt, der ist so schlecht. Bin ich auch. Mal schauen, wie es dann ausgeht. So, ja, bei Twitter gibt es uns natürlich auch, @4ecken2elva. Warum ich mich heute ein bisschen vernuschelt anhöre, ist, weil ich das Gefühl habe, dass mein Schädel gleich explodiert und es ist so ein kleines Schnüpferchen. Es bahnt sich an bei mir. Ich glaube, ich werde krank. Ich glaube, ich habe diesen Virus aus der 4. Staffel von Walking Dead. Ja. Ich denke mal, er ist es. Also, wenn ich dann am Ende dieses Podcasts so welche Geräusche mache, Dann bin ich dann muss das nicht unbedingt heißen, dass er krank ist, sondern das könnte auch ganz normal der Fall sein. Genau, dass ich einfach dann halt ein Walker bin, wie sie in der Serie sagen. Ein Walk. Walker. Ein reiner Walker. Ich kenne ja noch den Daywalker. Also. Der Daywalker, das waren noch Zeiten, ne? Mhm. Das war, wo man einfach... Party am Anfang. Das ist doch Ricky, der da hinterm DJ-Pult steht. Das war Ricky, ja. Wo man noch einfach schlechte CGI dahin in Kauf genommen hat, weil man der dachte, geht halt nicht besser. Kennst du noch diese Szene aus dem zweiten Blade, wo diese Ninja-Truller sich da oben an irgendeinem Gerüst lang... Ja, natürlich. Ja, ist ja keine Ninja-Truller, das ist ja auch ein Vampir. Ja, aber die war auf jeden Fall 100% CGI und das war das Schlechteste, was ich jemals gesehen habe. Also ich mag aber den zweiten Blade sehr. Ich mag die Reaper, also diese neue Rasse fand ich schon sehr geil, muss ich sagen. Ja, wo die Schnute aufgeklappt ist, ne? Genau, ja, wo die Schnute auch nicht das Allersympathischste. Also müsste ich jetzt. Nee, aber kann natürlich bei so manchen Aktivitäten vielleicht sogar noch ein Vorteil sein, ne? Das ist wahr. Mhm. Übrigens, wir gehen gerade Head-to-Head mit der FC Bayern Pressekonferenz. Pep Guardiola schenkt sich gerade ein Glas Wasser ein. Ja, aber das nehmen wir auch so hin, weil wir wissen ja, wo wir den Standpunkt haben, wo der FC Bayern PK den Standpunkt hat. Das ist wahr. Also wir gehen da Head-to-Head. Also das ist quasi der Monday Night War 2013. Ja, am Nachmittag. Der Monday Night War am Nachmittag. Ja. Übrigens, Inka Bauses Talkshow wird eingestellt. Ja, das ist also, ich habe geweint, als ich das gelesen habe. Ich habe geweint. Ich habe bitterliche Tränen vergossen. Ja. Ich musste eine Wanne unter mich stellen, damit die Tränen aufgefangen werden, in denen ich dann später ein Fußbad genommen habe. Ja. Also, ne, wenn ihr noch Inka Bause genießen wollt, dann nehmt jetzt jeden Mittag, ich weiß gar nicht wann, auf ZDF oder ARD, auch da weiß ich nicht genau wo, nehmt es nochmal auf, es wird abgesetzt. Es ist nicht. Ist vorbei. Erst Brit, jetzt Inka Bause. Also. Es ist nicht fair, was in dieser Welt passiert. Die Besten gehen viel zu früh. Mann. Wir haben auch Themen, Pocho. Aber erstmal wollte ich nochmal fragen, Hashtag Respekt the Umlaut. Was verbindest du damit? Es ist doch wirklich eine Frechheit. Da entsenden wir ja Germany's Finest nach Great Britain. Mhm. Ozil und Schurle. Mhm. Und dann möchte ich da bitte auch ja im Namen der Majestät verlangen, dass sie Ozil und Schurle sagen. Großbritannien, England. Hashtag Respekt zu Umlaut, bitte. Das gibt's doch gar nicht, oder? Ja, sie werden es aber nicht tun, weil du sie fragst. Sie schreiben es ja nicht mal in den Gazetten. Da lassen sie die Ö- und Ü-Punkte lassen sie einfach weg. Als wenn niemals was gewesen wäre. Das ist ja auch rein finanztechnisch besser, aufgrund der Umlaute bei der Verflockung. Eben, im Detail. Da sparst du richtig Geld mit. Es gibt doch diese Ein-Oliven-Theorie. Kennst du die? Nein. Also, es wenn war das mal so, genau dass... So ein Knaller ist wie deine drei Männer am Wald-Gag, dann freue ich mich schon mal. Ja, freu dich nochmal, weil der ist noch besser. Es war mal so, dass ein Mann bei der Olivenfabrik gesagt hat, wenn wir Geld sparen wollen, lassen wir doch einfach aus jedem Glas eine Olive weg. Das merkt sowieso kein Mensch. Ja, richtig. Hat es einfach so durchgezogen. Und so machen die das auch mit den Umlauten, weil die bei der Beflockung einfach Geld sparen, Alter. Das gibt's doch nicht. Das ist doch Betrug. Das ist eine reine Verschwörungstheorie. Das gibt's doch gar nicht. Die Umlaute werden aussterben. Und das sind alles die Ancient Aliens schuld. Das gibt's doch gar nicht, bitte. So fängt's an. Erst die Umlaute und dann ganz oben. Und dann die Welt. Ja. Elfte Spiel. Ist ja auch mal aufgefallen, dass in der italienischen Sprache auch Umlaute, wenn Italiener Deutsch lernen, auch nicht können. Ja, das ist ja Ignoranz. Das ist auch keine Ignoranz. Das hat alles mit diesem Umlaut-Pseudonym Verschwörungstheorie zu tun. Das ist vorbei. Es endet. Bald. Wehret den Anfängen, Boccio. The end is near. Entschuldigung. Der 11. Spieltag hat uns wirklich sehr aufgerüttelt. Es war ein Spieltag der Aufs und Abs, der Tops und Flops hoffentlich, die du auch notiert hast. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Freitagsknaller an. Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart, ein 6:1 Blockbuster. Da scheint ja immer was geboten zu werden. Ne? Letztes Jahr das 4:4, auch ein Freitagsflutlichtspiel. Und jetzt wieder 7 Tore, Pocho. Hast du das Spiel verfolgt ein bisschen? Ich habe es ganz geguckt, um ehrlich zu sein. Nein! Doch. Es war ja ein Spiel, was eigentlich ganz anders angefangen hat, als es dann geendet hat, wenn man es mal so nennen will. Stuttgart ging in Führung, recht schnell auch, glaube ich, noch vor der 20. Minute, wenn ich mich nicht täusche. Das mag sein, ja. Ne? Oder 12. Maxim macht es, glaube ich. Verbessere mich, wenn es guter jetzt... Junge. Ja, auf jeden Fall. Und Naja, dann fing dann Dortmund und Lewandowski auf einmal an, Fußball zu spielen. Und das in einer sehr beeindruckenden Art und Weise. Muss man sagen, definitiv. Es hat ja im Moment so den Anschein, wer feiert mehr ab, Bayern oder Dortmund. Der 11. Spieltag hier ganz klar an den BVB. Und ich muss auch sagen, das war von A bis Z war das wirklich überragend. Ich habe ja, kommen wir da später drauf. Ach, egal. Jürgen Klopp, das können wir eigentlich jetzt schon mit einflechten, oder? Hat seinen Vertrag bis 2018 verlängert. Wollte ich eigentlich noch später mal zukommen. Aber können wir jetzt auch sofort machen. Ich finde, das größte Attribut von Jürgen Klopp ist nicht nur, dass er einfach einen klasse Fußball spielen lässt, sondern dass er auch Spieler weiterbringt. Ja, wer hätte denn gedacht, dass der Backup von Luka Barrios, Robert Lewandowski, mal zu einem der Top-Stürmer Europas wird? Hinter Kun Agüero. wer hätte das gedacht? Genauso mit einem Jakub Błażejkowski. Da habe ich immer gedacht, ja, das ist ein guter rechter Mittelfeldspieler, der ist wirklich solide. Nein, er ist nahe an europäischer Weltklasse, wenn du verstehst, was ich meine. Ne? Ja, die reine europäische Weltklasse. Rhetorisch ist es ja auch ein Weltsatz gewesen, gerade von mir. Der bringt aber wirklich die Spieler weiter. Schmelzer. Ich habe da noch ein anderes Beispiel. Ja, jetzt kommt's. Mhm. Sokrates. Ja, mag sein. Spielt ja nicht so oft. Spielt beim BVB, trifft das beim 6:1 auch zum Ausgleich, zum wichtigen Tor. Fällt mir in der ganzen Saison auf, dass da die Form und auch für mich die Marktwertkurve steil nach oben zeigt. Schön, ja. Das kann sein, ja. Ich habe ihn nicht so oft gesehen. Und natürlich auch Manny Bender. Ne? Ein guter Sechser. Nein, er ist jetzt einfach ein klasse Sechser. Also ein Sechser, der ja auch. Oh, oder ist das Lars Bender? Nein, Lars Bender spielt bei Leverkusen. Ja, genau. Ich glaube, Lars Bender ist bei Arsenal im Gespräch. Auf jeden Fall einer der beiden Bender. Ja, Lars Bender ist bei Arsenal im Gespräch. Genau, ja. Und das ist doch klasse. Der bringt wirklich die Spieler alle weiter. Und ich bin mal gespannt, wie er Mkhitaryan und Aubameyang noch weiterbringt. Denn beide sind ja jetzt schon gestandene Klasse-Spieler. Und wie es da vorangeht, da bin ich auch mal wirklich gespannt. Und ich finde dieses Attribut, dass er wirklich Spieler weiterbringt, zum nächsten Level bringt, das ist schon klasse für Dortmund. Da haben sie wirklich einen guten Move gemacht. Das war ja vor allen Dingen beim International Media Day, ne? Wo also wirklich die komplette... Dem IMD sozusagen. Ja, die komplette Presse Europas vertreten war. Da sagen sie einfach mal, ja, hier, ne? Die ganzen Engländer wollen ja Kloppo. Nix da, hat verlängert bis 2018. Und das war, glaube ich, schon ein Schlag in die Fresse. Ist auch ein Schlag in die Fresse für den DFB. Netzer hat ja jetzt geschrieben, dass es unmöglich sei, Jürgen Klopp als Bundestrainer. Sehe ich genauso. Ich möchte da nicht so einen Halbkannibalen, möchte ich da nicht als Repräsentant unseres wundervollen Fußballverbandes sehen. Das ist völlig legitim, Pocho. Aber ich finde, das ist völlig okay. Man kann nicht sagen, oh Mensch, Borussia Dortmund fragt an, da komme ich nicht nur zu einem europäischen Top-Verein, nein, da komme ich auch zu einem Trainer, der bringt mich weiter. Und ich finde, diese beiden Attribute, das ist schon richtig gut, was die Dortmunder da haben. Und das war ein bold Move, den so lange, noch 5 Jahre zu binden. Also Hut ab, Dortmund. Ich glaube, er verdient jetzt 6 Millionen mehr. Die Zahl habe ich noch nicht gehört, aber... Sportbild Plus hat es geschrieben. Aha, okay. 6 Millionen im Jahr für einen 5-Jahres-Vertrag ist nicht so schlecht, ne? Für einen Mann, der bei dem Verein angefangen hat, mit dem Kassengestell als Brille. Ich will nicht sagen, jetzt kommt der Dortmunder der bayerische Dukatenscheißer wieder hier in der Sendung. Was verdient Pep Guardiola? Oh, keine Ahnung. Zweistellig? 10? 11? Mehr? 14? 12. Und am wenigsten verdient... Meins hier? Libi. Wir Braunschweig-Ultras sagen Libi zu ihm. Ja, ich dachte, der bezahlt noch Geld dafür, dass er Trainer sein darf. Ich glaube es. Ja, Schutzgeld zahlt er, glaube ich, am nächsten Tag. Er hat ja jetzt zu einem, kommen wir ja vielleicht gleich noch drauf, aber er hat ja jetzt noch jetzt die letzten Stunden dazu aufgerufen, dass es ein friedliches Derby am Freitag werden soll. Klar, und das ist genauso realistisch, wie als wenn Montag auf den Dienstag fällt. Das ist genau. Kann ja mal passieren. Das ist genauso realistisch. Der verdient 400.000. Ja. Da geht ja die Arm- und Reichschere weit auseinander. Es ist ja quasi ein Ebenbild der deutschen Citizens. Wie heißt das nochmal? Bevölkerung. Ja. Ich glaube, Lüsschen verdient 2,5 Millionen. Hat übrigens Geburtstag. Alles Gute nachträglich. Lüsschen Farbe. 43 geworden, ne? Knapp. War geraten, ich weiß es nicht. 56. 56? Ja. Oh, ganz junger. Zweitältester Trainer der Bundesliga nach Hubertus von Marwijk. Und wie alt ist der Kaspar da von Nürnberg? Jimi Hendrix oder nee, was ist so einen komischen Spitznamen? Rod Stewart meinst du? Rod Stewart. Es ist Rod Stewart. Ja, natürlich ist das Rod Stewart. Ist es, ja. Aber das ist ein Kasper. Es tut mir leid, Tobi. Kommen wir gleich bei Nürnberg zu. Ich möchte mich auch gar nicht aufregen. Ich glaube, das war, also mehr Griff ins Klo geht gar nicht. Mhm. Bei den letzten beiden Clubs, wo er war, ist er nicht rausgeflogen, weil er, also er hat jetzt auch nicht überragend Leistung abgeliefert, sondern er wurde auch gegangen, sagt man ja so schön. Weil die Mannschaft gesagt hat, dieser Typ ist ein Wichser. So O-Ton von einigen holländischen Spielern. Haben wir noch was zu sagen? VfB Stuttgart, hätte ich eigentlich gedacht, dass da ein bisschen mehr geht bei den Stuttgartern, aber... Ja, aber man kann auch nicht ein Spiel in Dortmund als Indikator nutzen, da glaube ich. Also Stuttgart hat in den letzten Wochen echt überzeugt, hat auch gut gespielt und sollte sich durch diese Niederlage, die natürlich sehr hoch ausgefallen ist, nicht ins Boxhauen lassen, Jan. Nee, das ist wahr. Hast du ein Boxen irgendwie an oder so? Nee, warum? Ich habe mich irgendwie doppelt, aber es liegt wahrscheinlich an meinem Zombie-Virus. Es kann aber natürlich auch sein, dass du jetzt deine eigene Stimme hörst, weil du von oben herab sprichst gerade. Das einzig Gute bei dieser leidigen ZDF-Neo-Magazin-Sendung war dieser Gag mit Lanz, der oben als Gott spricht. Das fand ich schon. Können wir ja mal kurz erwähnen, Birmi, das war nix. Da schämt man sich. Nicht schön. Also, das kenne ich, anders aus Sendungen von dir und auch aus Sendungen im Radio von dir. Das war nix. Da hat man sich geschämt. Ich habe das dann, also Sandra hat es dann nochmal geguckt, ne, am Freitag. Also dieses Konzertding am Anfang, das war ja wirklich lustig. Ja, das war halt typisch. Ja. Ne? Und dann mit diesem Parfüm da vom Wendler und dann vom Bäcker da, diese Creme da, ey, das war so peinlich. Ich habe mir echt gedacht, das kann nicht sein. Und dann auch als der von Olli Welke, als Olli Welke dann kam, der hat auch gesagt, hätte ich mir auch nicht erträumen lassen, dass ich mal nach Gina Lisa auftrete, als sie auf dem Pferd geritten ist. Ja. Ey, das war so peinlich. Ja, das geht besser, aber jedem seine zweite Chance auch, ne? Auch nächste Woche wird geguckt. 60.000 TV-Zuschauer. Ja, ich hab's auch bei DWDL gelesen, Alter. Was ist denn das? Ja, und wer macht noch übelst da in diesem Intro-Gag? Ja, ich brauche ja nur 0,4%. Und was kriegt er? 0,3. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Böhmi. Komm doch mal zu uns, zu Vier Ecken, zwei Elfer. Ja. Wir machen das schon wieder. Ja, bei uns hast du auf jeden Fall 0,4%. Das ist Spotlight. Nur Nürnberg gegen Freiburg. Wir alle, Fußball Deutschland, ist ja ein Stückchen Clubfan, weil der beste Mensch der Welt, Tobi, ist ja Klubberer. Er ist der Klubberer vor dem Herrn und das tut schon weh. Andererseits muss ich auch sagen, ich möchte Christian Streich nicht verlieren aus der Bundesliga. Nee. Weil irgendwann wird es auch für den eng, müssen wir so sagen, ne? Und ich habe mich einerseits natürlich gefreut für Streich, auch für Freiburg natürlich, die dürfen auch nicht absteigen, aber ja, die Nürnberger, alter Schwede, es war ja beim Doppelpass auch dieser Bader, es war ein reiner Bader-Komplex, war das da, was ich da so... Bader-Meinhof-Komplex. Ja, es war nur der Bader-Komplex. Ach so. Ja, und das war auch jetzt nicht die allergrößte... Stell dir mal vor, da bewirbt sich einer an der Geschäftsstelle, der Meinhof heißt. Ja, also diese ganze Geschichte da beim Doppelpass war sehr lethargisch, er saß natürlich... Ja, dann gehe ich da aber nicht hin. Ja, ich sag mal so, die Verträge werden ja wahrscheinlich auch nicht einen Tag vorher abgeschlossen, wer da wann auftaucht. Öfters kam ja schon, dass du dann einfach nicht, also da haben sie gesagt, ja, das passt halt nicht. Habe ich auch schon des Öfteren beim Doppelpass erlebt. Ja, aber ich muss sagen, Bader macht für mich sowieso schon in den letzten Monaten und auch vielleicht in den letzten Jahren keine gute Figur. Ist für mich nicht so der Vorzeigemensch für einen Club. Ist mir auch ein Stück weit unsympathisch wegen seiner Brille. Die geht auch gar nicht. Mhm. Ne? Also wenn Leute in dem Alter noch versuchen, hip zu sein, finde ich das eher peinlich als standpunktstellend. Meiner Meinung nach hat Nürnberg im Moment ein ganz großes Motivationsproblem. Und das äußerte sich ja auch in den Fanreaktionen nach dem Spiel, wo die Mannschaft dann hingegangen ist, inklusive Trainer und ja auch Raphael Schäfer sich einen Faulspass geleistet hat. Ein Faulspass, dem er die Binde weggeschmissen hat, ne? Ja, die und damit meine ich nicht die zwischen den Beinen, sondern... Ja, die Binde des Spielführers. Ein reiner Faulspass. Hat er sich schon für entschuldigt auf der Nürnberg Homepage. Ich hasse aber den Schäfer. Den magst du nicht? Boah, der ist so schlimm, der Mensch. Mhm. Magst du den? Ich kann da wenig drüber sagen, weil ich ihn nicht so verfolge. Ne? Boah, ich finde den so schlimm. Der wird ja überhaupt nicht akzeptiert von den Ultras, ne? Weil er mal weggegangen ist zwischendurch, oder? Ich glaube das, und weil es da mal irgendeine Geschichte gab bei Nürnberg, da hat er sich irgendwie doof mal geäußert. Ich kann ja nicht genau sagen, es war auf jeden Fall mal ein Interview, da hat er irgendwie was Doofes gesagt, so was unnachgedacht. Ist ja auch so ein Stück weit ein Enfant terrible irgendwo. Ne? Ja, ist richtig blöd, der Typ. Fast so blöd wie Kiesling, das dumme Schwein. Darf man ja nicht mehr sagen. Wieso nicht? Wer sagt das? Ist ja freigesprochen. Ist ein dummes Schwein, ist das. Ein freigesprochenes dummes Schwein. Das ist so, Pocho, du hast es wieder... Ich hab's wieder rausgerissen. Ja, du hast es wieder rausgerissen, rhetorisch. Ja, war ja dann auch nicht da... Der Bader hat ja dann da das Mikrofon in die Hand genommen, ne? Ja. Und ich glaube, da wird's ein bisschen hitzig. Der Fels bröckelt in der Brandung sozusagen. Ja. Die Legende lebt wohl nicht mehr ganz so lange, habe ich das Gefühl. Ich hab's gesagt. Ihr hört euch die Sonderheftausgabe an. Ja, absolut. Da muss man dir wirklich übrigens, Respekt zollen und mit dir auch anstoßen. Ne? Also. Ja. Übrigens noch ein Like bei der Sonderheftausgabe. Dann haben wir 20 Likes auf die Ausgabe. Das wäre geil, oder? Das wär's, Junge. Das wär's! Entschuldigt diesen Ausbruch des Dialekts. Ja, da kommt einfach der. Der Rheinländer raus. Der Rheinländer durch bei mir. Ich hab's ja gesagt. Nürnberg hat komisch eingekauft. Ich hab gesagt, der Pokertest ist dann noch das Beste, obwohl da auch schon. Eieiei, da ist auch schon die Messe gelesen im Prinzip bei dem Typen. Aber ja, mich freut's für Freiburg und die Nürnberger. Ich sage mal, mit dem BTSV klare Absteiger. Nicht Abstiegskandidaten, nein, die werden absteigen. Das sind für dich jetzt schon die Plätze 17 und 18 sozusagen. Ja. Auch wenn jetzt BTSV gewonnen hat, etc. Die beiden werden leider absteigen. Krasse Sache. Meinst du nicht? Ich glaube, da rutscht auf jeden Fall noch ein, zwei Vereine dazu, die gegebenenfalls auch noch darum spielen. Natürlich auch der 16., der dann immer einen Scheißplatz hat. Aber ich glaube, das wird ein 4-5-Kampf um den Abstieg. Also ich sage mal, wenn ich jetzt mal auf die Tabelle gucke, die Frankfurter, die stehen da zu Unrecht. Das ist definitiv. Die können mehr, haben sie in der Euroleague gezeigt. Sie hatten echt ein beschissenes Programm. Die ersten beiden Heimspiele waren gegen Bayern und Dortmund. Ja, klar. Also das ist wirklich dusselig gelaufen und die Frankfurter, die kommen noch oben an 8, 9, 10 ran. Wobei 96 wird sich unten einsortieren. Ich denke mal 11., 12. Platz, da werden sie stehen bleiben. Die Mainzer, da hat ja auch der Tuchel ein unglaublich ehrliches Interview gegeben. Hat sich nach dem Spiel, ne? Ja, klasse, Mensch, wirklich. Ich glaube, für die ist die Saison, das wird dieses Mal nichts. Wir haben ja mal gesagt. Die ist jetzt schon gelaufen, ja. Ich glaube auch. Ich glaube, sonst waren die eigentlich immer so ein kleiner Kandidat für die Euroleague-Plätze. Ah, ich glaube dieses Mal nicht, aber ist nicht schlimm. So, es ist Mainz und nächste Saison geht's halt weiter. So, auch mit Tuchel. Und ich glaube Augsburg, Hamburg wird natürlich noch hochkommen. Hertha wird auch nicht weit absteigen, runterfallen. Ich glaube es nicht. Bremen kommt so an die 10 an. Stuttgart wird noch hochkommen. Ich denke mal Freiburg. Ich denke mal die letzten drei, wie sie das so sind, da würde ich jetzt fast sagen, es bleibt so. Okay. Ne, natürlich jetzt nicht jeden Spieltag, sondern wird es schon Veränderungen geben, aber ich denke mal 96 wird sich da unten eingliedern. Eventuell jetzt sind ja 7 Spieler gesperrt und verletzt. Da könnte es sogar gegen den Abstieg gehen. Ja, aber lass uns mal weitermachen. Nochmal hoch, scrollern hier. Ja, jetzt kommen wir ja schon zu 1899 Hoffenheim gegen den FC Bayern München. Kein rühmliches Spiel. Ich übernehme jetzt einfach mal, Pocho. Ja, übernehme. Hast du es ganz gesehen? Ja, na klar. War wirklich eine Scheiß-Performance und das Hoffenheim hat wirklich gut gespielt, Volland hat wirklich richtig geil gespielt, der Modest, hätte ich nicht gedacht, dass der eigentlich so ein Ballhalter ist, ich hätte eigentlich gedacht, der lässt den Ball abtropfen oder nimmt ihn direkt oder so, aber nein, der kann auch wirklich was mit dem Ball, wirklich ein guter Mann, klasse Transfer, muss man fast sagen. Und ja, die Bayern waren wirklich von A bis Z scheiße, Javi Martinez hat wirklich eine gute Partie gemacht. Aber von Götze bis Mandzukic war alles Grütze. Lahm hat auch, war mit der Beste wie immer, kann ja gar nicht fast schlecht spielen, ne? Aber von Alaba kam auch wenig nach vorne, also es war von allen, man kann da jetzt jemanden rausnehmen, es war von allen eine wirklich schlechte Performance. Pocho, möchtest du noch was dazu sagen? Also ich kann ja erstmal sagen, dass die Samstagsspiele für mich eine ganz besondere Bedeutung hatten, weil ich die mit meinem Dad zusammen geguckt habe. Boah. Und er zu mir gekommen ist und wir die persönliche Konferenz geguckt haben, das heißt immer die Sachen dann eingeblendet worden sind, während des Gladbach-Spiels. Und mein Vater ist ja so ein kleiner, naja, ich sag mal Bayern-Verachter, um das mal nett auszudrücken, als Gladbach-Fan seit der Währungsunion ungefähr. Und er hat sich sehr gefreut, als Hoffenheim in Führung ging. Und den Spielverlauf, als ich mir das Spiel danach nochmal angeguckt habe, war natürlich auch so, dass es so aussah, dass Bayern gegebenenfalls da in Straucheln geraten könnte. Allerdings war natürlich das 1-1 schon ein Tor, was, naja, einen ein bisschen schmunzeln lässt. Weil wenn man jetzt jemanden fragt, schmunzelt jeder, wenn dann einer sagt, dass es gewollt so war. Es war definitiv nicht so gewollt. Aber es passiert halt im Fußball. Und manchmal haben die Bayern dann halt auch, besonders manchmal unterstrichen, ein bisschen Glück. Aber nichtsdestotrotz sehe ich die Kritik, die du ja auch wirklich auch in Gesprächen, die wir vorher schon geführt haben, da geäußert hast. Ich sehe den ein bisschen fehl am Platze, weil für mich ist Fußball immer noch ein Ergebnissport und die Ergebnisse kommen ja. Und ich weiß, dass du jetzt sagst, ja, beim FC Bayern will da ein bisschen mehr gefordert werden und so weiter. Ja, sehe ich ein. Nichtsdestotrotz hat Bayern durch diesen Sieg den Rekord von Hamburg geknackt, der anscheinend uneinholbar war. Und das sollte dann auch einfach mal erwähnt werden bei der ganzen Kritik, die da geäußert wird. Ja, also das. Also mich hat das Spiel richtig geärgert. Also wirklich. Ich möchte es auch gar nicht an Götze oder so festmachen. So, der hat ja die letzten Spiele Weltklasse gespielt und es war diesmal, na, war wirklich kein guter Tag von ihm. Aber mein Gott, so, ja, auch am Ende des Tages ein junger Bengel, ne? Ein junger Bengel ist es. So, was haben wir denn dann? Ach, guck mal, der HSV gegen Gladbach. Boccio. War ein schönes Spiel. Ja, halte ich. Hast du es geguckt noch? Oder die Zusammenfassung habe ich gesehen. Ja. Oder? Ein gutes Spiel von Anfang an für Borussia. Auch Lucien Favre war sehr überzeugt vom Spiel. Das waren ja reine Gefühlsausbrüche, die Favre nach dem Spiel gezeigt hat, als er alleine vor der Kurve, der Auswärtskurve in Hamburg stand und die Welle gemacht hat mit den Borussen. Ah, oh, das war auch populistisch. War cool, aber ne? Man kennt diese Gefühlsausbrüche auch nicht. Auch, dass er von klasse Toren gesprochen hat, O-Ton, Anführungsstriche oben. Und den Spielern sogar auf der Rückfahrt, wo er dann sagte, ja, wir fahren 5 Stunden zurück, zu trinken ist fast alles erlaubt. Also das war ein richtig gut gelaunter Lucien Favre nach diesem ersten Auswärtssieg der Saison, der die Borussia natürlich sehr gut dastehen lässt jetzt nach den ganzen Spieltagen, nach dem 11. Spieltag, 4. Tabellenplatz, gute Tordifferenz von +10, das ist man von Gladbach nicht erwartet. Das ist man nicht gewöhnt von Gladbach, um es so zu nennen. Und ja, ich fand's toll und bin da sehr überzeugt von, besonders eben von Max Kruse, den man einfach erwähnen muss, dass der zweitbeste Scorer jetzt der Bundesliga ist. Das muss man einfach mal unterstreichen. Ja, ja. Aber immer noch ein unglaublich hässlicher und dummer Typ. Wie man dann so auch, am Ende des Tages steht immer noch da, dass es ein dummes Schwein ist. Ihr solltet vielmehr euren Raphael abfeiern, weil er hat immer noch den echten Mini-Pli. Das ist wahr, das ist wahr. Hat er gespielt? Ja, natürlich hat er gespielt, er hat beide Tore vorgelegt. Ach so. Ja. Ich habe nur die ganze Zeit auf diesen Sobich geguckt. War auch ein klasse Spiel gemacht. Ah, ein super Spiel gemacht. Mhm. Ich meine, das ist ja auch klar, das war ja auch extra von Lasse Sobich, das muss man ja mal sagen. Er wollte einfach dieses Spotlight von Baumann wegnehmen, der natürlich der beste Torwart des Spieltages dann auch war. Ne? Baumann? Mhm. Ach so, der letzte Baumann. Woche die Scheiße gebaut hat. Ja, stimmt, ja. Letzte Woche habe ich ja nicht so verfolgt, aber das habe ich mitbekommen, ja. Ja. BTSV gewinnt 1-0 gegen Rotierende Leverkusen. Ja, aber das finde ich ein bisschen kokolos. Das haben sie nämlich vor 14 Tagen auch gemacht und dann ging es 4-1 gut. Also, wenn, ja, klar. Wenn man kann das sowieso nicht als Ausrede benutzen. Nee. Oder Robbie Cruz da vorne ist ja ein guter. Also, das ist mit dem Rotieren. Ich finde es jetzt. Ich weiß nicht. Also, ich finde auch, du solltest, wenn du eine Top-Mannschaft bist, solltest du auch mal schon deine Top-Kräfte, auch wenn du, ob du nun unbedingt alle. Es war ja Samson und Kiesling waren ja auf der Bank, ne? Samson und Kiesling. Ob das vielleicht ein bisschen too much, weil der Kader ist, denke ich mal, nicht so breit bei Leverkusen, sondern man vielleicht hätte einen von denen spielen lassen, der da ein bisschen den Takt angibt. Aber, naja, siehste, 1-0. Und jetzt stehen sie gehörig unter Druck, weil jetzt müssen sie nach Donetsk. Ja, und besonders, jetzt spüren sie auch den heißen Atem von Borussia im Nacken. Ja, das ist natürlich. 3 Punkte gut gemacht auf Leverkusen. Ja, das ist natürlich wahr. Boccio. Mal gespannt, von Bayern den Atem von Gladbach. Ja, da mag da ja völlig aus dann. Da bin ich mal gespannt. Ja, was soll man da sagen? Gratulation BTSV. Nächsten Freitag geht's dann richtig rund. Und jetzt auch noch, nachdem Marcelo ja 3 Spiele gesperrt ist bei 96, ist jetzt auch noch Salif Sané gesperrt, 5. gelbe Karte. Also im Prinzip gar keinen Abwehrspieler mehr. Nee, da läuft man halt im klassischen 0-6-4 auf. Ja, so recht, wir haben halt auch keinen Stürmer mehr, weil Sobig hat sich auch verletzt. Mit einem Regionalligisten mussten wir jetzt stürmen, Kadar. Ja, so ist das dann halt nicht. Also es läuft. Ich denke mal, zum wichtigsten Spiel der Saison, des Jahres, dann ohne komplette Mannschaft zu spielen, das ist schon, das kommt gut. Bin ich gespannt. Also ich bin da mal gespannt, wie das ausgeht. Hertha BSC gegen Schalke 04. Die Schalker sind wieder ein bisschen on the roll, ne? Ja, die kommen ganz still und leise nach oben. Ja, das stimmt. Wie viel da sind sie jetzt? Sechster? Fünfter? Sechster. Mhm. Mit 17 Punkten Wolfsburg 5. mit 18 Punkten, 4. BMG mit 19 Punkten. Das ist sehr, sehr eng. Das ist sehr, sehr eng. Ich glaube schon, dass ich würde es den Schalkern auch ein Stück weit gönnen, obwohl ich den Keller nicht mag. Ja, aber solange Gladbach vor Schalke steht, freue ich mich. Ja, das. Ich bin, glaube ich, ich habe den Zombie-Virus, ich sag's dir. So schlimm. Ich merke schon, also mir fault schon das linke Ohr. Ja, solange du nicht irgendwo ein Auge drauf wirfst, im wahrsten Sinne des Wortes, geht's noch. Ja. Oder mir das Ohr in die Suppe fällt wie bei Braindead. Ja. Geht's ja noch. Dann geht es ja noch. Ja. Oder du ähnlich aussiehst wie Ray Liotta, glaube ich, war es in einem der Hannibal-Teile, wo er ihm die Schädeldecke abnimmt. Ja, das war auch schön. Da hat es richtig schön gemacht, ne, als genau. Hannibal um die Deckel, den Deckel abgenommen hat. Ja. Schön. Nee, auch schön. Ja. Das Geräusch hast du aber drauf, das muss man dir lassen. Das ist das Ray Liotta Gehirnabnehmgeräusch. Ja. Du hast das damals synchronisiert auch, ne? Ja, das ist wahr. Ja, Hertha BSC, hätte ich nicht gedacht, dass die Schalker sich da so durchsetzen. Wie immer natürlich nur die Zusammenfassung gesehen, aber gut, würde ich sagen. Freut mich für Schalke. Hab jetzt aber auch nichts gegen Hertha, muss ich sagen. Nee, absolut nicht. Ich bin auch sehr davon überzeugt, von der Leistung, die Hertha diese Saison bringt. Beißt sich sogar da oben ein bisschen fest, hat mit dem unteren Tabellendrittel mal überhaupt nichts zu tun. Und ich glaube, das ist der größte Anspruch, den Hertha sich in der ersten Saison nach dem Wiederaufstieg setzen kann. Absolut. Finde ich gut, was da in Berlin abläuft. Und natürlich Schalke groovt sich jetzt Gott sei Dank so ein bisschen in Europa ein. Und ich denke mal, wenn dann wirklich alle mal wieder fit sein sollten, vor allen Dingen der Papadopoulos hinten, wenn der mal wieder da die Bude fixen sollte, dann kann da eigentlich nur der 4. Platz bei rausspringen. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann ist Keller wirklich der falsche Mann. Wenn Huntelaar eigentlich mal wieder fit ist und so und alle, ja, der Kader ist super. Suppe. Leider auch der von Wolfsburg, aber jetzt soll ja der Kagawa kommen, ne? Nach Wolfsburg? Ja. Warum soll er sich denn das antun? Ja, war. Also ich hätte da ein Wort, Geld. Ah. Und er spielt. Geld und spielt. Ich meine, bei Manchester hat er Geld und spielt aber überhaupt nicht. Und er möchte ja unbedingt zur WM 2014. Mhm. Japan ist ja qualifiziert und die haben ja da mit diesem Honda und so auf der Position, haben sehr gute Leute und ich denke mal schon, dass er spielen sollte. Also Wolfsburg ist, glaube ich, sehr interessant für ihn. Ist auch ein guter Kagawa. Also muss man wirklich sagen. Natürlich. Lange nicht gesehen, aber was ich gesehen habe, ein guter. Ist ein reiner guter. Eintracht Frankfurt gegen die Wölfe. Habe ich nicht gesehen. Habe ich schon unten teilweise reingeschaltet, muss ich sagen. Aber auch da der Vormarsch der Wölfe absolut absehbar. Ne? Tja. Da scheint sich wohl der drittgrößte Etat der Bundesliga dann irgendwie auszuzahlen. Ja, und auch die Mannschaft aus Individualisten groovt sich so langsam auch wirklich zusammen ein, wie du es eben schön gesagt hast. Es funktioniert langsam, die Abstimmung der Spieler funktioniert. Man sieht auch ganz klar taktische Vorgaben, die eben umgesetzt werden. Wenn man sich dann in so einer Zusammenfassung oder auch die Entstehung der Tore anguckt, da funktioniert das Umschaltspiel und genau das ist das, was in den letzten Wochen gefehlt hat, was jetzt funktioniert und dann ist natürlich die individuelle Klasse einfach auch da und das zeigt dann natürlich auch der Tabellenplatz am Ende. Ja, das ist wahr. Muss man dann wohl so hinnehmen, wenn es denn einen Wolfsburg-Fan gibt, dann muss der das wohl so hinnehmen. Der FC Augsburg gewinnt gegen Mainz, finde ich auch schön. Weinziel freut mich immer sehr. Habe ich gestern bei Sky 90, habe ich da die Zusammenfassung gesehen und war ein schönes Spiel. Ja, da geht es auch nachher bei mir nochmal drum. Das war ja auch ein Sonntagsspiel, ne? Ja. Ja, ich habe die beiden Sonntagsspiele mir nämlich angeguckt, so nebenbei. Und es war ein sehr interessantes, sehr kämpferisch starkes Spiel. Und sowohl mein Top als auch mein Flop dreht sich um dieses Spiel, um mal ein bisschen zu spoilern. Boah, das wird ja klasse. Mhm. Dann haben wir Werder Bremen gegen Hannover 96. Überraschend knapp. In der 86. Minute hat Bremen, wie soll es auch sein, das Führungstor geschossen. Ist ja immer bei 96 so, dass man so in der späten 80. Minute dann das Gegentor kriegt. Hast du denn von Robin Hood die Chris Jericho Jubelaktion gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Hat er eine Blinkejacke angehabt? Nee, eine Blinkejacke hat er nicht angehabt. Aber wenn er die noch angehabt hätte, dann hätte er echt vorm Titantron stehen können. Nee, das habe ich nicht gesehen. Ja. Hat aber ein sehr sympathisches Interview dann bei Sky 90 gegeben. Ja, also 96 habe ich ja gesagt. Wir waren ja die ganze Zeit auf Platz 4. Aber ich habe euch immer gesagt, liebe Leute, da ist der Trainer ist eine Katastrophe. Der ist ja so nett. Ja, also ein Scheißtrainer. Und jetzt natürlich kommt noch dazu, dass irgendwie jeder verletzt ist und jeder gesperrt ist durch irgendwelche Pöbeleien oder gelbe Karten. Das denke ich mal, wenn das sich mit der verletzten und gesperrten Lage nicht schleunigst irgendwie verbessert. Ja, ach, der André Hofmann, der ist Nummer 8 Verletzte. André Hofmann hat sich auch übelst verletzt, Gehirnerschütterung und irgendwie bla bla bla. Also das sieht überhaupt nicht gut aus und ich denke mal, ein astreiner Abstiegskampf wird jetzt eingeläutet. Freie Fall in Hannover sozusagen, ja? Ja, aber ich glaube nicht, dass er absteigen, denn dazu ist die Qualität einfach zu gut, die immer nach und nach wiederkommen wird. Jetzt gegen den BTSV am Freitag wird hier auch 50 Cent wieder dabei sein. Das ist ja schon mal was und ja, es ist jetzt Abstiegskampf. Wer das jetzt noch nicht begriffen hat, stehen, wie im Platz sind sie? 11. Ja, aber guck mal, 13 Punkte und der 15. hat 10. Also, wer jetzt noch nicht begriffen hat, dass Abstiegskampf ist und nicht Euroleague, ja, dann tut's mir leid. Weil mit der aktuellen Mannschaft, da ist einfach mehr nicht zu holen. Aber es ist doch völlig, völlig okay. So, es ist halt Pech. Du hast halt manchmal Pech, da sind sie alle verletzt. Und ja, was soll ich dazu noch sagen? Bremen hat auch nicht jetzt brilliert. Ja, aber halt mehr Tore geschossen als Hannover. Dann und das Ende, reicht zum Sieg. Das ist wahr. Das kann man dann auch so stehen lassen. Und ja, es ärgert mich auch schon gar nicht mehr, dass man da jetzt so abkackt. Überhaupt nicht. Ich hätte ja, wie gesagt, den Juf für 12 Millionen, hätte ich gesagt, würde mich verarschen. Ich fahre den euch noch hin. auf der Rikscha. Auf der Rikscha rüber nach England. Aber gut, wir sind Fachmänner, die da am Werk sind und jetzt geht er ablösefrei und hat auch schon, glaube ich, schon noch gar nicht so viel getroffen und auch noch gar nicht so viel gespielt. Nee, das ist wahr. Da steckt man natürlich nicht drin, ist wahr, aber ich bin der Meinung, das, was er gespielt hat, war auch gar nicht so gut und gut, da steht man dann immer da als was, wie denn das? Das kann doch nicht sein, ist doch eine gute Truppe. Ja, ist doch alles besser. Gut. Muss man dann halt auch hier in Hannover so wahrnehmen, ne? So. Und hinnehmen auch. Ja. Einfach so hinnehmen, ja. Das ist alles besser und es, wenn du meint, das ist eine großartige Mannschaft, dann freue ich mich auf den nächsten Freitag. Und Bremen, ja, die gehören dahin. Die gehören dahin. Die gehören nach oben, 8. Platz, finde ich super. Sind halt die Bremer, die gehören dahin irgendwie. Auch 96, wenn da alles fit sein sollte. Da muss ja schon in der Rückrunde eine Serie gestartet werden, dass da doch noch irgendwie Euroleague rausspringt, aber ich glaube es nicht. Ja, das war der 11. Spieltag. Großartiges, Ding, Tor, ne? Großartiges Tor von Zakai, muss man auch sagen. Ja, was ein Hammer, oder? Ja, meine Fresse. Ein Sonntagsschuss nennt man das, glaube ich, auch, ne? Das war mehr als ein Sonntag. Das war schon Gründonnerstagsschuss. Ja. Ja, das ist wahr. Geiles Tor, wirklich. So. Dann habe ich ja gerade schon angesprochen, dass ich Sky 90 mir angeguckt habe und da ist mir eins aufgefallen und zwar Murat Yakin, seines Zeichens Trainer vom FC Basel, der ja in derselben Gruppe ist wie Bayer 04 Leverkusen, Schachtar Donetsk und Chelsea, die ja Chelsea besiegt haben in Chelsea, ne? In der Stamford Bridge. Ja. Bridge. Sehr sympathischer Mann. Sehr sympathisch. Ja, Fußballfachmann halt, ne? Fußballfachmann, scheint fast so, macht ja guten Job da. War ja auch letztes Jahr in der Euroleague im Halbfinale, dort gegen Chelsea verloren. Super, da muss ich ganz ehrlich sagen, geh in die Bundesliga, Junge. Ey, klasse Typ, muss ich sagen. Ja, das war es eigentlich auch schon. Zum Murat Yakin. Hätte ich nicht gedacht, habe ich halt so völlig aus dem Radar verloren, ne? Und klasse, den kann ich mir gut vorstellen, dass der mal Nachfolger von Ottmar wird. Ja, das ist möglich. In der Schweiz. In der Schweiz. So, würde ich sagen, kommen wir. Nee, lass uns noch mal kurz zu Arsenal kommen. Kurz das, was wir angesprochen haben. Wir sind ja hier der Arsenal-London-Fan-Podcast. 25 Punkte, 5 Punkte Vorsprung vom FC Chelsea. Und das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Da funktioniert im Moment jedes Spiel. Ja. Und ja, auch alle Spieler scheinen wirklich diesen Trip zu fahren. Arsenal habe ich gelesen, dass sie im November eigentlich sehr schwach sind, aber direkt das erste Spiel klar gewonnen. Das fängt gut an. Sieht gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Und mein Lieblingsspieler neben Mesut Özil natürlich, er ist Arteta. Arteta. Klingt ein bisschen wie Attentäter, oder? Ja, Attentäter. Hammer 6er, 8er, sowas. Ey, supergeil. Ey. Wirklich, kommen aus dem Schwärmen gar nicht raus. Und dann können wir vielleicht noch zu, ich weiß nicht, ob es schon eine Ente oder so ist, auf jeden Fall das Gerücht wurde in England, diesmal nicht von so einer The Sun oder so, oder Guardian, von irgendeiner anderen Zeitung wurde das Gerücht in die Welt gesetzt, dass Pep Guardiola wohl sehr begrüßen würde, wenn ein Spieler namens Kun Aguero zum FC Bayern München wechseln würde. Er würde wohl Agueros Spielweise der von Lewandowski vorziehen. Passt ja auch voll ins Beuteschema von ihm, ne? von Pep Guardiola. Dynamischer, abschlussstarker, relativ kleingewachsener Neuner. Und dann, wenn es wirklich dazu irgendwie kommen sollte, dann nächstes Jahr im Sommer, ist natürlich die Frage, wie man das finanziell löst. Also Man City braucht jetzt auch nicht unbedingt jetzt so viel Geld. Also die haben ja ein bisschen am Start und ich kann mir gut vorstellen, dass das Aguero da nicht so ganz froh ist, weil es sieht ja auch in der Liga nicht so stark aus. Ich muss mal kurz gucken, auf welchem Platz sie sind. Muss ich mal hier kurz anmanövrieren. Die sind auf Platz 5. Auf Platz 5. Ja, aber es ist natürlich dann schon, also der wird ja schon 50 plus kosten, würde ich sagen. Ja, 50, 55, 56. Vielleicht kann man da auch noch einen Spieler mitgeben. Mandzukic dahin und. Nein, nee, das wäre doof. Das wäre natürlich scheiße. Ich weiß nicht. Vielleicht holen die sich ja auch Lewandowski. Weißt du? Das war ja auch schon so. Übrigens, City hat 7-0 gewonnen gegen Norwich. Lese ich gerade erst. Ich habe Raw noch nicht gesehen. Von daher habe ich nur so ein paar Impressionen aus der Premier League bekommen. Ich gucke gerade, wer die Tore. Knipstadt, ist Kuhn auch dabei gewesen? Ja, natürlich hat er auch wieder ein Tor geschossen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Negredo auch wieder getroffen. Ich sehe gerade, Aguero ist schon 25. Also da sollte er auch mal wirklich langsam daran denken, dass er zu einem Top-Club kommt. nee. Ich weiß nicht, also das wird wirklich eine ganz, ganz teure Geschichte. Das Gerücht besteht ja, dass Lewandowski oder dass City Lewandowski haben will. Also dann könnte man ja sagen, ja, hier nehmt ihr doch einen guten Stürmer, wollt ihr nicht uns dann Aguero geben? Aber ich glaube, die Intention von City ist, beide behalten zu wollen. Aber ja, wenn es wirklich dazu irgendwie mal kommen sollte, dann wird es sehr, sehr teuer, aber auch sehr, sehr gut. Also das ist wirklich ein Spieler, einer der wenigen in Europa, die, glaube ich, den Club noch besser machen würden. Und ja, also ich würde sagen, gerne Herr Aguero. Offene Türen sozusagen. Da würde er bei mir offene Türen anlaufen. Und vielleicht würden wir dann auch Diego Maradona das ein oder andere Mal an der Säbener Straße sehen. Wie jetzt auch unter der Woche, letzte Woche, Herrn Gattuso war an der Säbener Straße, hat sich das Training angeguckt. So sagt das übrigens Gattuso, sagt man auf Italienisch Training. So sagt man das, ja. Ja, und gab auch ein kleines Interview mit Gattuso bei FC Bayern TV und ja. Muss man dafür nicht bezahlen für FC Bayern TV? Ja, ich bin ja Member. Ah. Ich habe eine Membership. Eine reine Membership. Ja. So, Gattuso hätten wir. Dann lass uns doch mal Lionel Messi in der Krise, frage ich dich nochmal kurz. Ich glaube, 4 Spiele nicht mehr getroffen. Ich glaube eher nicht. Okay. Kann auch mal passieren halt. Ne? Spanische Liga bin ich gerade ganz vorn mit dabei. Bin ich ganz vorn mit am Start. Finde ich gut. Gerade Real Madrid hat ja auch wieder 95-0 gewonnen. Ja. Gareth Bale trifft, er trifft, er trifft, er trifft. Er ist wieder da, er ist topfit und er trifft. Und jetzt sollen mal alle schön ihre Fresse halten. Weißt du? Ja, völlig überteuert. Engländer im Ausland bringt nichts. Nein, der bringt was, liebe Freunde. Und ja, es freut mich ein bisschen. Oh, sie haben gegen den Tabellen 20. gespielt, war jetzt auch nicht so überragend. Cristiano Ronaldo hat wieder Bombe gespielt. Hast du das Spiel gesehen? Was war denn das für ein Stadion? War da die Tribüne im Umbau? Das habe ich nicht. Das ist doch immer da so. So hohe Wände waren da, ne? Genau, ja. Es sah aus, als ob die eine Halle gespielt hätten. Ja, Vallecano ist ja da. Ob es dann auch im Umbau war, weiß ich nicht, aber das sieht immer so aus da. Das ist ja schrecklich. Ja, das stimmt, ja. Ja, sieht aus wie Scheiße. Also ja. Bin jetzt nicht so der Vallecano-Insider, muss ich gestehen. Das ist aber ein Stück weit auch eine fehlende Kompetenz, ne? Das ist wahr. Damit muss ich mich auch brüsten hier an dieser Stelle. Ja, Atletico wieder gewonnen und die drei marschieren da vorne weg. Das ist halt ähnlich wie in Deutschland, ne? Ja, Barcelona und Atletico sind ja relativ dicht beieinander mit 34 und 33 Punkten. Dahinter erst Real Madrid mit 28 Punkten. Die können einfach den Klassiko nicht mehr gewinnen. Das ist es. Genau die Punkte sind es, ja. Ja. Und lassen auch viel jetzt bei schwachen Clubs liegen. Vallecano war auch jetzt nicht. Bayern Derby war es ja. Vallecano meine ich, ist ja auch in Madrid. War auch nicht das Jelbe vom Ei. Cristiano hat wieder gut gespielt und das läuft irgendwie nicht. Das Wesse Ancelotti, ne, ist der Trainer. Ganz genau, ja. Das passt irgendwie, hinten und vorne nicht. Bin überrascht. Isco schlägt nicht so richtig ein, spielt nicht schlecht, aber auch irgendwie nicht so Bombe. Da fehlt ein bisschen noch dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, das fällt da einfach auch auf. Das scheint was so. Arsene Wenger hat über Mesut Özil gesagt, er ist der beste Dribbler seit Sisu. Das ist mal eine Aussage, ne? Das ist eine Aussage. Hashtag Wenger-Guys. So, dann habe ich noch mal eine Frage wegen des 11. Spieltags, bevor wir zur Champions League kommen. Du merkst schon, mein Hirn zersetzt sich auch langsam. Mein rhetorisches Sprachzentrum. Es ist schon vergammelt, der Zombie-Virus hat schon Einhalt geboten. Und jetzt Frage an dich, Mr. Potsche, du bist ja der Bundesliga-Power-Experte. Ja, ja. Wer ist dieser André Hahn und wie kann man den bitte kaufen? Ja. Da greifst du mir ja sozusagen vor. Ach, scheiße! Ne? Aber scheiße. Da werde ich mich dann gleich zu äußern. Okay. Wo 96 keine Stürme hat, würde ich sagen... André, wie wär's? Komm, gut. Kannte ich vorher nicht. Gestern ja, ich habe schon vor Wochen ein Interview mit dem gesehen, was zu einem Top-Flop bei mir auch führte. Aber zu einem Top-Flop? Ja, gleich mehr. Ich habe auch dieselbe Person, Tops und Flops. Ja, aber nach der Werbung erst. Ach so, okay. André Hahn. Gut, wenn du da später noch zukommst, finde ich super. Mhm. So, dann würden wir auch schon fast zur Champions League kommen. Da muss ich die mal ansteuern hier auf Champions League Network. .org. Ja. Ja, ja, ja, ja. So. Was ist denn das? Der 4. Spieltag? Die Anfang der Rückrunde sozusagen. Ne? Das ist die Rückrunde, eine reine Rückrunde. So, da habe ich's. Da hatten wir natürlich Donetsk gegen Leverkusen in Donetsk und das ist schon eigentlich das wichtigste Spiel für Leverkusen. Ein vorentscheidendes Spiel auf jeden Fall, denn wenn sie da gewinnen können, sieht es ganz gut aus. Verlieren sie da, sieht es genauso schlecht aus. Also schwieriges Spiel, auch in Donetsk immer schwer zu spielen. Offensiv eigentlich eine sehr starke Truppe. Ja. Für Leverkusen sicher kein einfaches Spiel. Für mich aber trotzdem, wenn ich ein Toto tippen müsste, eine 2. eben dumm. Für Donetsk ist es doppelt wichtig, ne? Das ist die letzte Chance, nochmal einzusteigen um Platz 2. Aber Sociedad wird jetzt eliminiert aus der Gruppe, müssen gegen United spielen in Sociedad, aber ich denke mal, da wird United sich durchsetzen, haben ja bisher noch nicht wirklich brilliert, haben 3-1 gewonnen am Wochenende, aber ich denke mal, da wird Sociedad komplett eliminiert und als Vierter festgeschrieben in der Gruppe, gewinnt Leverkusen das Ding, werden die auch Zweiter. Ich bin sicher. So sehe ich das auch. Juve gegen Real, das Hinspiel hat ja Real relativ deutlich gewonnen. Bin ich sehr gespannt. Freue ich mich auf das Spiel. Wird gut. Wird auf jeden Fall auch da wieder offensiv wahrscheinlich sehr, sehr starkes Spiel werden. Ich denke, auch da wird wieder ein deutliches Ergebnis raus beispringen. Aber man weiß halt nicht, noch nicht für wen. Juventus kann auch zu Hause mal sehr, sehr, sehr, sehr, sehr stark sein. Mhm, das ist wahr. Copenhagen gegen Galatasaray. Interessiert mich nicht. Es steht doch hier so richtig schön. Es heißt Copenhagen. Copenhagen? Ja. Interessiert mich aber nicht. Goben. Mit weichem B. Goben. Copenhagen. Dann haben wir Paris gegen Anderlecht. Sollte eigentlich zu machen sein. Olympiakos gegen Lissabon. Bla, bla, bla. City. Dann kommen wir wieder zur deutschen Gruppe gegen Moskau. In Manchester. In City, ja. In City, in Manchester. Das sieht gut aus. Ich denke mal, da holen die auch ein paar Pünktchen. Und dann haben wir natürlich Viktoria Pilsen gegen Bayern. Und Bayern ohne Robben haben wir eben mitbekommen, dass Robben nicht mitgeflogen ist. Und ja, braucht man da was zu sagen. Sollte eigentlich machbar sein. Sollten Selbstläufer sein, ja. Sollte wirklich machbar sein. Dann haben wir wieder unseren eben angesprochenen Murat Yakin gegen Steaua Bukarest mit seinen Baselern. Auch sehr wichtig für die Basler. Ja, sollte aber machbar sein. Könnte man gewinnen, ja. Sollte man auch gewinnen zu Hause, um wirklich den Schritt in die Achtelfinals zu machen. Ja, Chelsea gegen Schalke. In Chelsea, in London. Das sind aber auch Spiele an diesem Tag. Meine Güte. Das sieht, glaube ich, nicht gut aus für Schalke. Die müssen, glaube ich, sich mit Basel um den zweiten Platz ganz schön prügeln. Dann kommen Zanken sozusagen. Ja, kratzen und beißen. Dann natürlich der Knaller, Dortmund gegen Arsenal. Da geht es um Platz 1, denke ich mal. Ich weiß gar nicht, wie sieht denn das da aus mit Neapel? Muss ich mal kurz hier anmanövrieren. Chelsea. Ja, Arsenal mit 6 Punkten, Dortmund mit 6 Punkten, Neapel mit 6 Punkten. Heieiei. Also da ist natürlich noch überhaupt nichts entschieden. Das ist eine Hopp- oder Top-Gruppe. Wirklich. Alte Scheiße. Dortmund muss gewinnen, um da wirklich ein Statement zu setzen und danach, das ist wirklich das vorentscheidende Spiel. Muss gewonnen werden. Da ist wirklich, kann man nichts großartig zu sagen. Neapel ist genauso stark wie Arsenal und Dortmund, möchte ich fast sagen, ein bisschen schwächer vielleicht einzuschätzen. Bin gespannt. Also da kann ich wirklich nichts voraussagen. Also sollte aber für Dortmund ausgehen, oder? Die Partie. Ich hoffe und denke auch, ja. Genau. Bin wirklich sehr gespannt. Und dann Neapel gegen Marseille gewinnt. Neapel. Zenit. Aber wäre es natürlich lustig, wenn da Marseille gewinnen würde. Das wäre natürlich krass, ja. Auch die noch alle Chancen auf Platz 2, wenn sie jetzt alles gewinnt, Marseille. Genau. Und vor allen Dingen auch um Platz 2, ne? Platz 3. Ist ja auch sehr interessant, nochmal in die Euroleague zu kommen. Den Cup der Verlierer. Zenit gegen Porto. Holt Porto das Ding. Das ist ja wieder Hulk gegen seinen alten Club. Auch lustig. Lustig! Atletico gegen Austria. Gute Nacht, Austria. Ajax gegen Celtic. Auch ein Classic Shit eigentlich, ne? Ja, so ein klassisches Spiel, wie man es auch vor 20 Jahren schon in der Champions League hatte, ja. Auf jeden Fall, schön. Und der nächste Klassiker, Barca gegen Mailand. Mailand ein bisschen in der Krise in der Liga. Und das sollte Barca eigentlich machen. Auch wenn man Lionel Messi eine kleine Krise anheftet da mit 4 Spielen ohne Tor, aber gibt es ja noch den einen oder anderen. Gerade Alexis Sanchez, der wirklich in Bombenform ist. Das sollte eigentlich für Barcelona gut ausgehen. Pocho. Yeah. Pocho, guck ich mal aufs Evernote. Wollen wir noch mal kurz gucken, wer für den Weltfußballer nominiert ist, obwohl das ist eigentlich schon ein alter Hut, ne? Das haben wir doch auch beim letzten Mal schon gemacht. Ja? Haben wir nicht? Ich glaube nicht. Ja, aber das kommt ja noch. Die Nominierten ist eigentlich auch jetzt nichts Weltbewegendes, ne? 7 Bundesligisten. Man weiß es ja, ne? Die Bayern-Spieler Lewandowski dazu und halt die üblichen Verdächtigen sozusagen. Ja, üblichen Verdächtigen, genau. Cristiano, Messi, Bale. Ich gucke nochmal kurz drauf. Ja, Jupp Heynckes nominiert als Trainer des Jahres. Könnte auch holen, glaube ich. Ist Kloppo auch nominiert? Kürge ich noch kurz? Müsste eigentlich, ne? Die Shorts der Trainer. Das ist Rafa Benitez, Carlo Ancelotti, die holen es nicht. Conte von Turin auch nicht. Del Bosque, ne, von Spanien könnte natürlich ein Ding sein. Ferguson. Als Cinderella-Story glaube ich nicht. Da ist die Cinderella-Story von Heynckes größer. Jürgen Klopp ist nominiert. Ja, könnte das auch werden, meiner Meinung nach. Oh, echt? Das wäre natürlich geil. Weil er so eine große Reputation bei den englischen Journalisten und so weiter auch hat. 2 Deutsche da nominiert, das ist schon geil. Scolari für Brasilien, Mourinho und Arsene Wenger für Arsenal. Ich glaube schon, dass unsere beiden Trainer, aber komm, der Trippelsieger und noch danach Karriere beendet, das muss Jupp machen eigentlich, das Ding. Jupp. Ja, bei den Spielern gucke ich mal kurz. Bale, Cavani, Falcao, Hazard, alles nix. Ibrahimovic schon eher, aber glaube ich auch nicht. Iniesta, ja, könnte ein Kandidat sein. Lahm könnte ein Kandidat sein. Lewandowski könnte auch einer sein. Messi, aufgrund dieser ganzen Rekorde, die er geknackt hat, könnte eigentlich das Ding holen, oder? Haben wir aber auch gedacht bei der Europawahl. Genau. Da spielt vielleicht auch gerade so ein bisschen die Torflaute in die Karten. Thomas Müller, Manu Neuer, Neymar, nein. Özil, nein. Oder? Nee. Pirlo, nö. Ribéry, tut die Frage, ne? Ob er beide Titel holen wird, ist natürlich die Frage, ne? Natürlich ein Ding. Ja, Cristiano Ronaldo, Schweinsteiger. Ja, Cristiano geht eigentlich immer. Suarez, Thiago Silva von Paris, Touré von City, Persi, United und Xavi Barcelona. Ich glaube, es wird, die letzten 3 werden, glaube ich, wieder Messi, Ronaldo, Ribéry sein. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Das ist, glaube ich, relativ spannend, aber ich glaube, ist schwer zu sagen. Ich glaube, Messi wird's. Ich glaube es auch. So, haben wir das auch nochmal geklärt. Kommen wir zum Tippspiel, Pocho. Jetzt habe ich gerade geschlossen. Tippspiel, ich habe es leider noch nicht auf unsere WordPress-Seite 4ecken12elver.wordpress.com draufgemuschelt. Kommt aber noch. Dort könnt ihr euch nochmal ganz genau angucken, was wir so getippt haben. Gewonnen den Spieltag hat Matthew Black. Tja. Rick, einsame Wege, die er da scheint. Wirklich. Ricky hat natürlich wieder mit 11 Punkten das Ding geholt, hat damit 5 Tagessiege. Auf Platz 2 mit 9 Punkten der Pocho. Mit 2,5 Tagessiegen. Auf dem 3. Platz bin ich mit 7 Punkten, mit 3,5 Tagessiegen. Insgesamt hat Ricky auf Platz 1 137 Punkte, auf Platz 2 ich 121 Punkte, auf Platz 3 116 Punkte der Pocho. Kommt also verdächtig nahe, aber ich glaube, wir müssen uns mal. Müssen die Regeln doch nochmal ändern. Wir müssen mal gucken, ob wir da den Ricky nicht irgendwie noch abfangen können, indem wir jetzt irgendwie mal aberwitzige Ergebnisse tippen. Wie wir da getippt haben, das könnt ihr euch auf unserem Blog, auf unserer WordPress-Seite nochmal reinpfeifen. Ja. Gibt es sonst noch was? Hab ich. Ja, unser WordPress-Blog. sowieso unsere Hauptanlaufstelle natürlich firkenzuelva.wordpress.com. Dann unsere Facebook-Seite facebook.com/firkenzuelva. Immer da schöne neue Berichte aus der Fußballwelt. Natürlich auch gerne oder andere Unterhaltung, die sich da mal wieder ergibt. Aktuellen Ausgaben werden dort auch mal gepostet. Dann haben wir natürlich unseren Shop. Könnt ihr euch nochmal die coolsten T-Shirts der Welt geben. Und inklusive Girlie und Kids-Shirts. Also alles dabei. Alles dabei. @firken211, unser Twitter-Feed. Da brauchen wir noch 4 Follower. Dann haben wir da die 100. Die aktuellsten News immer dort zu finden. Haben wir sonst noch was zu pluggen? Ich glaube fast nicht, oder? Nö, ich glaube, wir können fast zum Finale kommen, sozusagen. Zum Grand Finale? Finale! The Finale, man! Die Tops und Flops. Ocho, ich habe mich gerade gemuschelt. Jetzt hörst du mich wieder, oder? Jetzt höre ich dich wieder, ja. Dann lass uns zum Grand Finale kommen. Wer fängt an? Soll ich anfangen? Ja, ich lasse dir natürlich den Vortritt, weil Schönheit vor Alter. Top oder Flop? Fang doch mal mit dem Flop an. Okay. Mein Flop ist Kevin Volland für seine heftigen Fouls an Schweini und Ravi. Das war schon sportlich, was der da ab und zu rausgebrettert hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Pocho, dein? Das hat dich also negativ beeinflusst an diesem Wochenende. Stark, er hat schon ordentlich ausgepackt. Aber du bist ja sonst der klassische Kevin Volland-Guy, ne? Absolut, also, bin ich ja immer noch. Mhm. Wobei ich gegen Gisdol geturnt bin. Das ist das dümmste Schwein aller Zeiten. Ja, ich hab's vernommen. So eine dumme Sau. Also wirklich so eine dusselig dumme Sau. Wie der schon aussieht, muss ich jetzt ehrlich nochmal sagen. So dein Flop. Mein Flop ist ein bisschen, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Und zwar ist das eigentlich die Torwartsituation bei Mainz 05. Und das festgelegt am letzten Spiel. Ich meine, habt ihr das gesehen? Jetzt mal im Ernst. In der ersten Halbzeit spielt der eine Torwart, dann wird er rausgenommen, weil er angeblich Hüftprobleme hat. Nee, der wurde rausgenommen, weil er einfach nur schlecht war. Was? Ja. Nee, er hat auch nie mittrainiert jetzt heute. Ja, es ist ja schön, um diese Lüge dann aufrechtzuerhalten. Meiner Meinung nach einfach einen Torwartwechsel, was in der Halbzeit überhaupt nicht geht. Macht man nicht. Okay. Dann kommt der zweite Torwart. In dem Fall war es Wettklo, glaube ich, ne? Ja. Provoziert diesen Elfmeter, der wirklich dumm war. Ja, wie kann man denn, wenn der Torwart rauskommt, muss er ihn haben. Das lernt man in der D-Jugend, meiner Meinung nach. Es geht nicht. Also holt er da die rote Karte ab und dann kommt der Mittelstürmer, geht ins Tor und hält ihn so bravourös und ist der einzige Torwart bei Mainz 05, der Gegentor losbleibt. Der Mittelstürmer. Und das ist schon für mich der Flop der Woche. Schön. Schön, Patsche. Mhm. Mein Top, ich habe 2 Tops, ich habe einen Top und einen Top Plus. Mhm. Mein Top ist Kevin Volland. Mhm. Hat eine Bombenpartie gemacht. Mhm. Wirklich mit diesen Negativaspekten, dass er wirklich gerade Martinez ordentlich weggeschrubbt hat einmal. Also das war wirklich. Geschrubbt sozusagen, ja. Mhm. Das war schon wirklich heftig, aber er hat eine Bombenpartie gemacht. Man of the Match bei dieser Partie, war der beste Mann auf dem Platz. Und wenn der nicht mit zur WM kommt, dann weiß ich es nicht. Also das ist wirklich der Prototyp des modernen Neuners, auch wenn er ja bei Hoffenheim eher so eine Außenrolle spielt, also kommt er eher über die Flügel, aber Bombenspieler, super geil. Mein Top Plus ist Diego Lopez, der Torwart von Real Madrid, der jetzt wahrscheinlich eine Vertragsverlängerung bekommt. Die ganze Welt haut ja mal drauf ein. Ja, warum sitzt eine Casillas auf der Bank? Die ganzen Jahre hat er so gut gespielt. Ja, hat er auch. Aber Diego Lopez ist eine Wucht. Heidewitzka hat der geil gehalten. Ein Bombenkeeper. Also ich kann leider verstehen, warum Casillas auf der Bank sitzt, weil der einfach noch besser ist. Ey, so ein Bombentorwart. Mein Top Plus für diese Woche. Diego Lopez. Auch noch ein Mann, der die lange Unterbuchse noch hochhält. Mhm. Wirklich super, hätte ich nicht gedacht. Ich war ja auch eigentlich eher ein Verfechter der Meinung, dass Casillas da irgendwie was mal gesagt hat irgendwie oder dass er sich falsch verhalten hat, keine Ahnung, aber Diego Lopez, ein Bombenkeeper, dein Top der Woche, Boccio? Ja, wenn du schon das Top und das Top Plus nennst, darf ich es ja auch. dann muss ich mein Top der Woche einfach auch mal vereinsbrillentechnisch da wirklich auch Max Kruse geben, weil die Entwicklung einfach anhält. Er macht einen richtig guten Job zusammen mit dem Raphael vorne und das wäre dann mein Top, weil er hat wieder zweimal getroffen und spielt sozusagen für Yogi vor. Mein Top plus diese Woche aber ein anderer Spieler, nämlich der eben angesprochene André Hahn. Hi. Denn ich habe am Anfang der Saison, der Junge ist ja von den Offenbacher Kickers, glaube ich, gekommen. Natürlich, wer weiß das nicht. Eben, wer weiß das nicht, das ja. Weißt du natürlich direkt. Absolut. Ich habe am Anfang der Saison ein Interview mit ihm gesehen, weil ich in dem Zeitraum sehr viel Zeit hatte. Ich weiß nicht mehr warum, aber auf jeden Fall hatte ich viel Zeit. Und da habe ich mir ein Interview mit ihm angeguckt auf Sky. Darin äußert sich ein bisschen der Top-Flop, weil er hat irgendwie dann über seine ganzen Tattoos erzählt, die er so hat. Und irgendwo hat er auch das Tattoo lieber stehen sterbend als kniend leben. Mhm. Schön. Ja, ist aber Quatsch, weil es eigentlich ein Songtext der Onkels ist. Und wenn irgendwelche Leute irgendwelche Fascho-Sachen sich auf die Haut schreiben, finde ich dann ein bisschen seltsam. Okay, das wusste ich nicht, ja. Das ist ein Top-Flop für mich in dem Fall. Was natürlich nichts mit seiner Gesinnung oder sonst was ich ihm da vorhalten will, um Gottes Willen, nein, er soll er machen. Ich kann ruhig mal sagen, unsere Gesinnung, Nazi-Schweine sind dumme Schweine. Richtig, ganz genau. Aber nichtsdestotrotz hat natürlich diese Einstellung, die dieser Mann auf dem Platz bringt, denn niemand macht so viele Zweikämpfe in der Bundesliga. Das ist ein Stürmer, das muss man auch mal sagen. Niemand fault so viel wie André Hahn als Stürmer. Guck dir das mal an. Und für mich ist der Top da drin, dass das mal wieder so ein Bolzer ist. Ne? So ein Pöhler, wie man, glaube ich, in Dortmund dann sagt. Ne? Mhm. Das ist einer, der kann auch von der Straße gekommen sein und so weiter. Und der ist natürlich im Moment wirklich der FC Augsburg. Der kämpft, der schießt Tore, der ist erfolgreich, der steht für die Mannschaft. Und da muss man so einen Spieler, der einfach ja halt nicht aus einer Castingshow kommt, um mal dieses Vokabular zu benutzen, sondern einfach von Grund auf die Sachen erlernt hat, einfach auch mal nach vorne stellen. Darum der Top Plus diese Woche. André Hahn. Schön. Mir noch nicht aufgefallen, der Typ, aber klasse. Den habe ich jetzt im Auge. Toll. Gerade wo Niersbach ja den Rücken. Ja. Ja. Ja, da. Da kann man sich auch dann. In Fachkreisen würde man sich jetzt muten, aber nicht bei uns. Hier ist Menschlichkeit noch das oberste Gebot. Gerade jetzt, wo der Herr Dr. Professor Niersbach gesagt hat, die deutschen Stürmer müssen ein bisschen Gas geben. Ich lebe noch. Ja, sonst wird das nichts hier bei der WM. Und jetzt gerade, wo Volland, Kruse und der André Hahn da sich zeigen, da denkt man sich doch, es ist noch nicht alles verloren. Wir haben noch Stürmer. Poccio, reitet es noch für einen Schuss oder so? Ja. Ich habe mich etwas verschluckt. Du hast gemerkt. Ja. Ja. Hm. Ich weine auch jetzt. Tja. Aber jetzt geht's wieder. Gott sei Dank. Bevor du mir dann noch krepierst. Stell dir erstmal vor, er ist gestorben während der Podcast-Aufnahme, aber er muss es noch zu Ende bringen. Ja, Süße, ich habe den Zombie-Virus und du hast da irgendwie. Weiß ich nicht. Eine geteilte Luftröhre sozusagen. Eieiei. Eine gespaltene Luftröhre hast du, so hat jeder seinen Laster zu tragen. Ja. Okay, Poccio, ich würde sagen, wir machen das, bevor wir beide noch versterben hier am Mikrofon, sagen wir dann auch aufrichtig Tschüss. Eieiei. Und, war aber trotzdem wieder herrlich, wunderschön. Ja, ein Träumchen war es. Und ich hoffe, ihr habt sehr, sehr viel Spaß bei der kommenden Champions League-Woche. Dann natürlich am Freitag mit dem Nord-Derby. Und bei den restlichen Spielen, die dann noch folgen werden. Poccio, ich sage Tschüss. Und würde dann auch sagen, das letzte Wort aller Zeiten von Poccio kommt jetzt. Nach dieser Nahtoderfahrung muss ich einfach sagen, auch nochmal danke für wirklich 140 Likes, das ist wirklich toll. Und ein paar haben wir noch, würden uns freuen. Und als letztes Wort sage ich dann auch ganz leise, auf Wiedersehen. Das ein Wort? Ja, in meinem Vokabular schon. Gut.